Würden Sie jetzt den Film starten? Ist der Film gerissen? Nein. Ich habe 86 Millionen Dollar rausgeschmissen für einen Titelvorspann von 22 Sekunden. Aber nicht nur Hollywood-Produzenten haben ihre Probleme. Kurzum, es wird heute mal wieder nicht so ganz klappen mit der Chronologie wegen, naja, der Ordnung der Gedanken. Wir beginnen also noch geordnet mit Platz 5, müssen dann aber sofort Platz 3 und Platz 2 hinzufügen. Drei französische Filme, Gefühlsfilme, ja, von mir aus auch Gutfühlfilme, was direkt zu Frank Capra führt. Der drehte in den 1930er Jahren beispielsweise mit Mr. Deeds geht in die Stadt große Tragikomödien, und zwar im historischen Umfeld der großen Depression in den USA. Und Frank Capra vermittelte ein Gefühl der Hoffnung, Feel Good, in schweren Zeiten, groß gespielt, groß inszeniert, diese Filme von Frank Capra. Natürlich lassen sich filmhistorische Äpfel nicht mit filmaktuellen Birnen vergleichen, aber das verständliche Bedürfnis, im Kino für einen Moment wegzutauchen in eine Sommerkomödie vor dem, was an Gewaltanschlägen explodiert ist in den letzten Wochen, das verständliche Bedürfnis ist da und relativiert die intellektuelle Überheblichkeit in alltagspraktischer Anschauung wie Erfahrung gegenüber diesen perfekten französischen Feel-Good-Movies. Denn auf einmal erscheint die Geschichte der jungen Witwe und dieses eigenbrötlerischen Mannes mit Asperg-Syndrom Birnenkuchen mit Lavendel von Eric Besnard. Auf einmal erscheint das Road-Movie über den Algerier, der mit seiner Lieblingskuh Jacqueline an der Landwirtschaftsmesse in Paris teilnehmen will. Unterwegs mit Jacqueline von Mohamed Hamidi. Auf einmal erscheint die Komödie vom griesgrämigen Alten, der eine junge Studentin in seine großräumige Pariser Wohnung als Untermieterin aufnimmt. Frühstück bei Monsieur Henri von Yvon Calberac. Auf einmal erscheinen, wirken diese Erzählungen anders. Auf einmal mag man das sehen, kurz Luft holen. Wie gesagt, auf Platz 5, 3, 2. Über chronologische Umwege wie angekündigt jetzt zu zwei großen deutschen Filmen. Platz 4, Vor der Morgenröte, Stefan Zweig in Amerika von Maria Schrader. Ende der 1930er Jahre. Die deutschen Intellektuellen, zum Teil im Exil vor den Nazis, verstreut, isoliert, weggerissen aus der Heimat. Stefan Zweig, Österreicher Jude, Pazifist. Wie soll er für den Krieg wie für den Widerstand argumentieren, aus der Sicherheit heraus, der relativen Sicherheit des Exils? Als wir den Film gedreht haben, haben wir nicht gewusst, wie aktuell er werden würde. Josef Hader, der Darsteller des Stefan Zweig. Es ist so, dass sich Geschichte nie ganz wiederholt, aber es gibt tatsächlich eine große Parallele zur Zwischenkriegszeit. Es gibt Flüchtlinge, es gibt aber auch ganz wenig Vertrauen in die politischen Eliten, Probleme zu lösen. Es gibt wieder erstarkende rechte Bewegung. Ich denke mir, die Beschäftigung mit dieser Zeit ist sehr gut für uns, weil wir können lernen, ein paar Fehler zu vermeiden. Und besonders interessant finde ich immer, dass wir ja alle wissen, welche Fehler in der Zeit gemacht wurden. Das haben wir den Eltern und den Großeltern vorgehalten, was sie alles falsch gemacht haben. Und jetzt können wir uns in der heutigen Zeit bei der Nase nehmen und können sagen, so, jetzt hast du Gelegenheit, es anders zu machen. Josef Hader, der in Maria Schraders großem Film Vor der Morgenröte Stefan Zweig spielt. Willst du mich fertig machen oder was? Platz 1, Toni Erdmann von Maren Ade. Papa, ich rede mit dir. Eine Vater-Tochter-Geschichte, die von tiefem Zerwürfnis und am Ende von verstörenden, ehrlichen Gefühlen gekennzeichnet ist, inklusive wunderbarer Skurrilität. Das ist das eine bei Toni Erdmann. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Aber wenn Sie merken, dass Sie anfangen zu telefonieren, obwohl niemand dran ist, dann können Sie mich gern kontaktieren, jederzeit. Aber dieses andere Bild in Maren Ades Film, Sandra Hüller als Ines Karrierefrau, schon etwas weichgeklopft von der kraftvollen Durchgeknalltheit, die ihr 65-jähriger, 68er Vater in ihr Karriereleben bringt. Welches Kleid anziehen zum Empfang in der eigenen Wohnung? Dann eben keins. Und Ines alias Sandra Hüller öffnet dem ersten Kollegen nun einfach nackt die Tür. Und der meint nur, das ist jetzt eine erstaunliche Challenge. Dreht sich um und kommt 2 Minuten später selber nackt wieder. Könnte ja mal gut sein für die Karriere. Böses Bild, aber ziemlich von Realität gedrängt.